Chinas Führung reagierte recht knapp auf den Vorstoß der US-Regierung. Man sei gegen einseitig verhängte Sanktionen, sagte Geng Shuang, Sprecher des Außenministeriums in Peking. Und China lehne die US-Praxis, die eigene Gesetzgebung anderen Staaten aufzuzwingen, ab. Die chinesisch-iranische Zusammenarbeit sei rechtmäßig, betonte der Sprecher. Geng reagierte damit auf den Plan der US-Regierung, künftig alle Staaten zu bestrafen, die iranisches Erdöl kaufen. In den vergangenen Monaten galten Ausnahmen für einige betroffene Staaten, unter anderem Japan, Indien, die Türkei, Italien und eben auch China. Diese Ausnahmen will die US-Regierung Anfang Mai beenden. China gehört neben Indien zu den wichtigsten Käufern iranischen Erdöls. Für Iran wäre es also ein herber Rückschlag, China als Kunden zu verlieren. Für China wiederum spielen iranische Ölimporte nur eine untergeordnete Rolle. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt importiert Erdöl aus einer ganzen Reihe von Weltregionen. China sichert sich so gegen politische Spannungen ab. Wichtigste Ölimportländer für China waren 2018 Russland, Saudi-Arabien, Angola und der Irak.